Protokolle 12-11. An zweiter Stelle werden die halbamtlichen Beletter kommen, welche die Gleichgültigen und Lauen für uns gewinnen sollen. Protokolle 12-12. An der dritten Stelle werden die angeblich oppositionellen Blätter stehen, mindestens ein Blatt muss zu uns in schärfstem Gegensatz stehen. Unsere Gegner werden diesen scheinbaren Widerspruch für echt halten und uns ihre Taten aufdecken.